es ist so schwer, du fehlst mir so sehr. Viel zu kurz ist die Zeit, wo wir uns sehen. Immer schwerer wird's, wenn ich vorgehe. Wer könnte mich hier nur verstehen? Keiner, der grad dasselbe durchlebt. An so vielen Tagen wird's mir klar, dass es keine bessere Möglichkeit gab. Mann, verdammt, das geht mir so nah. Wie du so friedlich in meinen Armen lagst, als ich voller Stolz dein Lächeln sah. Und kurz Zeit darauf musste ich gehen. Als ich das Haus verließ, da flossen meine Tränen. Ach, weißt du, mein Sohn, ich sage zu dir, Papa ist gar, doch in Wirklichkeit ist es nur ein Tag, der zu schnell vergeht. Darum will ich zu dir ehrlich sein. Es sind nur 5 Stunden, die wir beide haben. Ich freu mich darauf, dich zu sehen und möchte erfahren, wie du dich machst, wie es dir geht. Ich will so viel wissen, du, wie kannst du mich erzählen? Darum erzähl mir, was du willst. Papa hört dir zu und lacht mit mir. Ich liebe dich, mein Sohn, du bist ein Teil von mir. Wir beide sind so weit entfernt. Oh, du fehlst mir so, mein kleiner Stern. Wir haben so wenig Zeit. Ja, es tut so weh, ich will nur bei dir sein. Ich wechsle deine Winkel und kleide dich ein. Dann noch deine Flasche und schon schläfst du ein. Du schläfst so fest wie ein Stein. Oh Mann, bist du süß, du bist mein kleiner Sonnenschein. Selbst wenn du lachst, ist es so, als gäbe es keine Nacht. So wunderschön bist du anzuschauen. Du bist wirklich ein Engel auf Erden. Mein ganzer Stolz, für dich würde ich sterben. So viel Liebe ohne Grenzen, ewige Liebe ohne ein Ende. Ich sag's dir, mein Sohn, nichts kann uns trennen. Selbst wenn du mal schreist, bin ich schon da. Hab keine Angst, Papa beschützt dich vor jeder Gefahr. Meine Stunden sind rum, ich schrei innerlich und weine mit dir. Ja, mein Sohn, du bist ein Teil von mir. Wir beide sind so weit entfernt. Oh, du fehlst mir so, mein kleiner Stern. Wir haben so wenig Zeit. Ja, es tut so weh, ich will nur bei dir sein. Wir beide sind so weit entfernt. Oh, du fehlst mir so, mein kleiner Stern. Wir haben so wenig Zeit. Ja, es tut so weh, ich will nur bei dir sein.